Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldenen Zeiten Podcast. Ich freue mich so, so doll, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge. Und wie versprochen gibt es heute den Teil 2 der universellen Gesetze. Und ich habe jetzt nochmal ein bisschen recherchiert und weil ich mit diesen drei letzten Gesetzen noch nicht so ganz vertraut war. Aber während ich so recherchiert habe, habe ich gemerkt, dass ich die doch unterbewusst immer schon beachtet habe. Und ja, ich habe natürlich schon hier und da mal ein bisschen was davon gehört, aber jetzt habe ich das wirklich nochmal so aufgearbeitet, dass du das möglichst gut verstehen kannst. Und deswegen freue ich mich so unendlich doll, dass du eingeschaltet hast und dass du dir das jetzt anhörst. Und ja, also wie gesagt, in der letzten Podcast-Folge habe ich dir die ersten vier universellen oder auch hermetischen Gesetze vorgestellt, so kann man die auch nennen. Und ich möchte das nochmal ganz kurz zusammenfassen, so als kleine Auffrischung. Aber vielleicht hast du ja auch in der letzten Podcast-Folge mitgeschrieben und weißt das jetzt alles schon, das wäre natürlich der Idealfall. Aber das erste Gesetz war das Gesetz der Geistigkeit und das besagt eben, dass alles Energie ist und dass unsere Realität nichts anderes ist als manifestierte Energie oder auch alles an Materie ist manifestierte Energie. Das zweite Gesetz ist das Gesetz der Entsprechung, wie innen, so außen und so weiter, vielleicht erinnerst du dich. Das dritte Gesetz ist das Gesetz der Schwingung oder auch besser bekannt als Gesetz der Anziehung, also gleich und gleich gesellt sich gern und so weiter. Gleiches zieht Gleiches an. Wenn du positive Dinge in deinem Leben hast, dann wird auch Positives noch mehr zu dir kommen. Und das vierte Gesetz, das ich in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen habe, ist das Gesetz der Polarität. Also alles hat immer zwei Seiten der Medaille und wir brauchen auch diese zwei Seiten in unserem Leben. Das nur als kleine Auffrischung und jetzt machen wir natürlich weiter mit den restlichen drei Gesetzen, die wirklich nochmal sehr, sehr wichtig sind und die mir total am Herzen liegen und die ich deswegen vorstellen möchte. Ja, das fünfte Gesetz ist nämlich das Gesetz des Zykluses und das besagt nichts anderes als, dass alles fließt und dass sich alles verändert und sozusagen sich in einem immer fortlaufenden Kreis befindet. Also das Kommen und Gehen sozusagen von allem, was in diesem Universum existiert. Und die Natur macht es uns ja vor, beispielsweise wenn du an Ebbe und Flut denkst oder an den Sonnenaufgang und an den Sonnenuntergang oder dass es Tag und Nacht gibt und sich das immer wieder wiederholt oder das Ein- und Ausatmen, das Geborenwerden und das Sterben. All das ist so ein Zyklus, weißt du? Und dieses Gesetz lehrt uns, dass es eben einen Wandlungsprozess gibt. Und ja, wenn wir uns jetzt darüber Gedanken machen, wie wir dieses Gesetz für unser Leben nutzen können, dann würde ich persönlich sagen, dass wir komplett in die Akzeptanz gehen. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass wir dieses Gesetz kennen und auch verstanden haben. Also alles kommt und geht, so wie Ebbe und Flut eben, so wie Tag und Nacht, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, habe ich ja eben alles schon gesagt. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir das akzeptieren für unser Leben. Und dann erkennen wir auch, dass unser Leben so ein bisschen wie so eine Achterbahnfahrt ist. Es geht hoch und wieder runter, dann kommt ein Looping, dann geht es wieder hoch und wieder runter, ein Looping, wieder hoch, wieder runter und so weiter. Und das ist okay. Es ist okay, dass wir nicht immer die höchsten Glücksgefühle haben und total erfüllt sind und glücklich und was weiß ich. Es darf uns auch mal schlecht gehen und diese Zeiten gehen auch wieder vorbei und dann kommt auch wieder eine Zeit, in der es uns richtig gut geht. Und wenn wir das akzeptieren, dann bringt uns das, glaube ich, so eine Gelassenheit. Und ich glaube, das Allerschlimmste, was wir tun können, ist, gegen irgendetwas anzukämpfen. Und ich glaube, dazu neigen sehr, sehr viele Menschen, gerade wenn es mal nicht so angenehm ist, gerade wenn man mal irgendwie eine Zeit hat, in der es einem nicht so gut geht, wo man irgendwie traurig ist, wo man vielleicht einen Schicksalsschlag hatte, wo irgendwas passiert ist, was eben nicht so cool war. Ich glaube, dann denken sich viele, eingeschlossen mir, also ich habe das früher immer so gemacht und habe mich dann so richtig reingesteigert und ach, das ist doch jetzt alles blöd und immer habe ich Pech und alles, das Leben ist gegen mich und alles ist hier gerade blöd und aber nee, ist es nicht. Das ist einfach das Leben. Das ist das Auf und Ab und nach guten Zeiten kommen auch wieder schlechte Zeiten, aber danach kommen auch wieder die richtig guten. Das ist ein Zyklus. Und das zu akzeptieren, ist, glaube ich, echt eine Kunst. Und Laura Marlina Seiler sagt immer, es geht nicht darum, nur noch auf dem Höhepunkt zu sein, nur noch diese Hochs zu erleben, sondern es geht darum, alles wahrzunehmen, hoch und tief, hoch und tief. Aber wir können unser Leben auf eine andere Ebene heben und so dann irgendwann einen Punkt erreichen, an dem uns keine einzige Herausforderung mehr runterzieht, sondern wir einfach komplett in diesem Urvertrauen sind, dass alles gut werden wird, dass wir alles meistern können, dass uns das Universum nur die Herausforderung gibt, die wir auch überwinden können, die wir auch meistern können, wie ich eben schon gesagt habe. Und das ist, also zumindest bei mir ist es so, dass ich darauf hinstrebe, sozusagen. Das ist irgendwie so dieses Lebensziel, wo ich momentan merke, dass ich da immer näher dran komme, dass ich sogar ganz oft dankbar bin, wenn gerade eine Herausforderung in mein Leben kommt, weil ich mir dann so denke, hey, ich darf jetzt daran wachsen. Ich darf gerade was Neues lernen. Cool, das hat nicht funktioniert. Okay, ich finde jetzt eine Lösung dafür. Und genau das ist auch das, was wir im Goldene Zeiten Coaching machen, dass wir die eigene Vergangenheit reflektieren und dass wir dann ganz bewusst Dankbarkeit kultivieren und das Gute darin sehen, weil all das, was wir ja erlebt haben, hat uns zu dem Menschen, zu dem wundervollen Menschen gemacht, der wir heute sind. Und genau das zu erkennen, dass alle Herausforderungen in Wahrheit ein riesengroßes Geschenk ist oder Geschenke sind. Ich weiß nicht, wie der Satz angefangen hat. Ja, dass wir das einfach hinkriegen. Ich glaube, das ist so geil, wenn man in diesen Punkt kommt. Und deswegen, wenn wir darüber nochmal reden, wie du das bewusst nutzen kannst, akzeptiere diesen Zyklus, der allgegenwärtig ist im Leben, den du in der Natur siehst, aber natürlich auch in deinem persönlichen Empfinden, in deinem Leben. Akzeptiere das und gehe mit diesem Flow. Und leiste keinen Widerstand. Sei eher neugierig, wenn es dir mal nicht so gut geht, wenn irgendwas passiert, was dich fertig macht. Sei neugierig. Was will dir das Leben sagen? Frag dich das, anstatt dich selbst als Opfer deiner Realität zu sehen. Ich glaube, das ist viel powerfuller. Sagt man das so? Ich weiß nicht. Lass uns lieber übergehen zum nächsten Gesetz. Und das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und das könnte dir genauso wie das Gesetz der Anziehung auch schon ein Begriff sein, falls du dich schon so ein bisschen damit beschäftigt hast. Falls nicht, ist das aber auch gar kein Problem. Ich möchte es dir nämlich jetzt erklären. Und dazu würde ich dich bitten, dass du dir Folgendes vorstellst. Und zwar ein Würfelbecher. Hast du vielleicht mal irgendein Spiel gespielt, bei dem man eben so einen Würfelbecher benutzt? Und in diesem Würfelbecher ist ein Würfel drin, logischerweise. Und du schüttelst diesen Würfelbecher und irgendwann setzt du ihn ab und der Würfel fällt raus und der zeigt dann eine bestimmte Punktzahl. Und genau bei dieser Handlung, die du dir gerade vorgestellt hast, hat das Gesetz von Ursache und Wirkung ihre Arbeit geleistet, sozusagen. Es gab ganz, ganz viele Ursachen, wie zum Beispiel, dass du den Würfel auf eine bestimmte Art und Weise geschüttelt hast, dann der Zeitpunkt, wann du den Würfelbecher nach unten gekippt hast, dann die Tischbeschaffenheit, die dafür gesorgt hat, dass der Würfel sich vielleicht noch ein bisschen weiter bewegt hat auf dem Tisch, bis die letztendliche Punktzahl gezeigt wurde und so weiter. All das sind Ursachen und die Wirkung war dann am Ende, dass der Würfel eine bestimmte Punktzahl zeigt. Und genau das können wir auch auf unser Leben übertragen, denn diese Punktzahl auf dem Würfel ist nichts anderes als all das, was äußerlich in unserem Leben ist, all die Ereignisse in unserem Leben. Und Ursachen gibt es wieder ganz viele. Das sind zum einen unsere Gedanken, das sind die Menschen, die in unserem Leben sind, das alles, was wir tun, alles, was wir uns vorstellen können, die Ziele und so weiter, Visualisierungen, alles, also einfach alles, was du selbst und auch andere Menschen in dein Leben bringen, sind Ursachen, die letztendlich die Wirkungen, also die Ergebnisse in deinem Leben kreieren. Und ja, genau das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und ja, es besagt auch, dass eben alles, was existiert, zuvor gedacht wurde. Also es gibt nichts, also wenn du dir beispielsweise ein Handy vorstellst, dieses Handy hat zuvor im Kopf eines Menschen existiert, er hat sich das vorgestellt und mit diesen Gedanken, mit dieser Vorstellung hat er es dann in die Realität gebracht, hat das alles geplant, diese technischen Seiten und hat es dann praktisch gebaut. Oder also eigentlich alles, was wir draußen sehen, hat zuvor als Idee im Kopf eines Menschen existiert oder auch ein Haus. Das hat sich zuvor ein Architekt überlegt, wie das aussehen soll und so weiter. Und dann wurde es eben von Bauarbeitern gebaut. Und ja, auch noch integriert beim Gesetz von Ursache und Wirkung ist, dass es keinen Zufall gibt. Und das ist, glaube ich, manchmal gar nicht so einfach zu akzeptieren, weil ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich schiebe manche Sachen schon mal gerne auf den Zufall oder auf Schicksal, keine Ahnung. Aber Schicksal trifft es auch eigentlich viel besser, weil Schicksal sagt ja auch irgendwie, dass es doch einen Grund hatte. Und genau das ist in diesem Gesetz verankert. Alles, was da ist, hat eine Ursache. Und wir können dieses Gesetz nutzen, indem wir positive Ursachen in unser Leben pflanzen, um daraus dann, also aus diesen positiven Wirkungen, die daraus wachsen, zu profitieren, sozusagen. Also wenn du, das habe ich ja bei irgendeinem anderen Gesetz in der letzten Podcast-Folge auch schon mal gesagt, pflanze positive Samen in dir ein, wie zum Beispiel positive Gedanken, positive Gewohnheiten, alles, was dir gut tut. Beschäftige dich, wer du eigentlich bist, wohin du willst in diesem Leben, was deine Träume und Ziele sind. Beschäftige dich damit. Nur wenn du diese Ursachen setzt, kannst du auch als Wirkung ein Leben haben, mit dem du wirklich aus tiefstem Herzen zufrieden bist, das dich erfüllt, das dich glücklich macht, das dich wirklich nach Leben anfühlt. Denn ich glaube, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir eines Tages aufwachen und merken, dass wir vom Leben gelebt werden, dass wir nur von Termin zu Termin rennen, dass wir einen Job haben, den wir eben machen, weil wir damit Geld verdienen müssen, dass wir Menschen in unserem Leben haben, mit denen wir uns nicht wahrhaftig verbunden fühlen, dass wir Dinge in unserer Freizeit tun, die eben getan werden müssen, die uns nicht mal einen Hauch von Spaß machen. Ich glaube, das ist so das Schlimmste, was passieren kann. Und um genau das vorzubeugen, setz doch jetzt schon Ursachen in deinem Leben, die dazu führen, dass du glücklich wirst, dass du erfüllt wirst. Und da ist wie immer der erste Schritt, diese Auseinandersetzung mit dir selbst. Frag dich, was willst du eigentlich in deinem Leben? Was fasziniert dich? Was willst du, was könntest du jeden Tag tun? Und ja, genau, so viel zum Gesetz von Ursache und Wirkung. Kommen wir jetzt zum letzten Gesetz, das ich dir näher bringen möchte. Und das war ein Gesetz, was für mich nicht so einfach zu greifen war. Ich habe mich zwar sehr viel damit auseinandergesetzt in letzter Zeit, trotzdem ist es noch irgendwie ein bisschen schwierig, aber ich möchte es dir trotzdem vorstellen. Und das ist das Gesetz des Geschlechtes. Und dabei geht es nicht um die tatsächlichen Gesetze, also Mann und Frau, sondern es geht eher um die Energien, die diese Geschlechter verkörpern, nämlich Männlichkeit und Weiblichkeit. Und jeder von uns Menschen trägt beide Energien in sich. Und je nachdem, ob du eben ein Mann oder eine Frau bist, hast du entweder mehr Männlichkeit oder mehr Weiblichkeit. Fakt ist aber, dass du beides in dir trägst. Und um dir mal so eine kleine Vorstellung zu geben, was das eigentlich ist, möchte ich mal so ein paar Begriffe in den Raum werfen, die eben mit Männlichkeit oder Weiblichkeit zu tun haben. Also das Männliche ist so dieses Initiative ergreifen, dieses Tun wollen, der Wille, das Rationale, das Lösungen finden mit dem Verstand, die Abenteuerlust, dieses Neue kreieren, irgendwas in die Welt bringen, das auch so ein bisschen leistungsorientierte. Und Weiblichkeit ist eher zu verstehen als ja Empfänglichkeit, dieses ein bisschen Passive, das Abwarten, das Loslassen können, aber auch das schöpferisch tätig werden, denn ja, Frauen gebären ja Kinder und das ist natürlich dann auch in der Weiblichkeit verankert, so dieses Schöpferische, dieses Leben auf die Welt bringen in Form von eigenen Projekten, aber eben nicht so wie die Männlichkeit, sondern halt eher auf eine sanfte Art und Weise und loslassen können, das hatte ich glaube ich schon gesagt, aber auch Energie sammeln. Und natürlich gibt es auch von der Männlichkeit und von der Weiblichkeit jeweils eine negative Seite. Ich habe gerade eher die positiven Aspekte angesprochen, aber negativ könnte zum Beispiel auch sein an der Männlichkeit, dass es in Aggressivität ausartet oder bei der Frau, dass es in Gleichgültigkeit und Lethargie sich umwandelt. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft sehr männlich angehaucht ist. Vielleicht merkst du das auch, dass sehr viel Leistungsdruck herrscht, dass irgendwie alle Karriere machen und ganz viel Geld verdienen wollen und immer nur im Tun sind und sich zu wenig Zeit nehmen, um mal wirklich zur Ruhe zu kommen und mal so komplett loszulassen und zu entspannen und das Leben geschehen zu lassen, nichts tun. Ich glaube, das ist viel zu wenig kultiviert in der heutigen Gesellschaft und deswegen kannst du dieses Gesetz für dich nutzen, indem du beide Seiten in dir zulässt und nicht nur in diesem Hustle-Modus bist, in dieser Männlichkeit, nicht nur eigene Projekte antreibst und ganz viel machst und ganz ehrgeizig bist und ganz viel erreichen willst und so weiter, sondern dass du dich auch mal zurücknehmen kannst, dass du in die Stille gehst, in die Natur, einfach nur mal genießt, nichts tust. Ja, das Leben geschehen lassen. Genau das darf, glaube ich, mehr in unser aller Leben kommen. Aber natürlich brauchen wir auch die andere Seite. Und jetzt, wo ich keine, ich möchte mal kurz eine kleine Geschichte von mir erzählen. Ich habe ja gerade keine Schule aufgrund der aktuellen Situation und ich spüre das, wie ich diesen Wechsel total gut hinkriege. Am Vormittag bin ich oft sehr produktiv, setze eigene Projekte um. Ich habe zum Beispiel in der letzten Woche ganz intensiv am Workbook für das Goldene Zeiten Coaching gearbeitet, habe da innerhalb von einer Woche über 30 Seiten mit ganz, ganz vielen Übungen und so weiter geschrieben und habe da wirklich sehr viel getan und auch für die Schule einiges erledigt und so weiter. Aber irgendwann am Tag setze ich dann so einen Punkt. Und vor allem meine Abendroutine, die ist so komplett entspannt. Da liege ich einfach nur auf dem Boden, denke übers Leben nach, mache ein bisschen Yoga, meditiere, entspanne komplett, lass alles los, bin unproduktiv. Wenn ich Lust dazu habe, dann bin ich ein bisschen am Handy und ich nehme da einfach dann komplett so den Druck raus. Lass alles geschehen. Und vielleicht magst du dir jetzt mal überlegen, wie du genau das auch ein bisschen in dein Leben integrieren kannst. Frag dich vielleicht mal, ob du zu viel in einer von diesen beiden Energien bist. Bist du zu viel am Entspannen und Netflix gucken, YouTube gucken oder bist du zu viel im Tun? Setzt du zu viele Sachen gleichzeitig um? Willst du zu viel hustlen? Das ist dann auch nicht gerade gut. Versuch da so eine Balance zu finden. Ja, ich glaube, das war eigentlich ein ganz schöner Abschluss. Ich habe das ja auch schon am Ende der letzten Podcast-Folge gesagt. Falls du mich irgendwie sympathisch findest und näher mit mir zusammen arbeiten möchtest, dann gibt es ein wundervolles Coaching namens Goldene Zeiten Coaching. Das sind 4 Wochen, in denen wir ganz intensiv dein Leben transformieren, dein Leben angehen. In der ersten Woche geht es um deine Geschichte. Da verwandeln wir deinen Blick auf deine Vergangenheit und ziehen wirklich all das Gute raus, was du schon in deiner Vergangenheit gelernt hast. Und ja, in der zweiten Woche geht es um deine Mission. Also da finden wir wirklich so deine Lebensaufgabe, das, was dich bewegt. Da kreieren wir beide zusammen deine Big Five for Life und so weiter. In der dritten Woche geht es um deine Struggles, also alles, was dich noch aufhält. Wir beschäftigen uns ganz intensiv mit Glaubenssätzen und wie diese dich beeinflussen. Und in der vierten Woche kreieren wir dann dein wahrhaftiges, authentisches Traumleben. Wir kultivieren Gewohnheiten, die dir richtig gut tun. Und es ist einfach so ein Transformierungsprogramm, das ich kreiert habe. Und wie ich eben auch schon angesprochen habe, es gibt auch ein Workbook dazu. Und falls sich das gerade irgendwie anspricht, dann trag dich super gerne für ein kostenloses Telefonat ein. Da erkläre ich dir das alles noch genauer, wenn du das möchtest. Und wir finden schon mal so deine größte Herausforderung gerade heraus. Und ich gebe dir wertvolle Tipps an die Hand zu verschiedenen Themenbereichen. Wie gesagt, das ist komplett kostenlos. Geh super gerne auf meine Insta-Seite, klick da auf den Linktree und dann auf den ersten Button, da steht kostenloser Coaching-Call. Klick da einfach drauf, trag dich ein mit deinem Namen und deiner Telefonnummer auf der Webseite und dann hören wir uns hoffentlich schon bald. Das würde mich auf jeden Fall mega doll freuen. Und ansonsten entlasse ich dich jetzt aus der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal hier im Goldene Zeiten-Podcast. Tschüss!